Erster in dieser Zeit kam Johannes der Täufer. Er predigte in der Wüste von Judi. Zweiter, er sagte, ändert euer Leben. Denn Gottes Reich ist jetzt nah. Dritter, der Prophet Jesaja hat über Johannes gesprochen. Er sagte, jemand ruft in der Wüste. Macht den Weg für den Herrn bereit. Macht seine Wege eben. Vierter, Johannes trug Kleidung aus Kamelhaar. Er hatte einen Ledergürtel um seine Hüfte. Er aß Heuschrecken und wilden Honig. Fünfter, viele Menschen kamen zu Johannes. Sie kamen aus Jerusalem und ganz Judä. Auch aus der Gegend um den Jordan. Sechster, sie ließen sich von ihm im Jordan taufen. Sie sagten, dass sie Fehler gemacht hatten. Siebter, Johannes sah viele Pharisäer und Sadduzäer kommen. Er sagte zu ihnen, ihr Schlangen. Wer hat euch gesagt, dass ihr dem kommenden Gericht entkommen könnt? Achter, zeigt durch eure Taten, dass ihr euer Leben ändern wollt. Neunter, denkt nicht, wir haben Abraham als Vater. Ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Kinder für Abraham machen. Zehnter, die Axt liegt schon an der Wurzel der Bäume. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird gefällt. Er wird ins Feuer geworfen. Elfter, ich taufe euch mit Wasser, damit ihr euer Leben ändert. Aber jemand kommt nach mir. Er ist stärker als ich. Ich bin nicht gut genug, seine Schuhe zu tragen. Er wird euch mit Gottes Geist und mit Feuer taufen. Zwölfter, er hat eine Schaufel in der Hand. Er wird seinen Platz sauber machen. Er wird den guten Weizen sammeln. Aber die Spreu wird er mit Feuer verbrennen. Dreizehnter, dann kam Jesus aus Galiläa. Er kam zum Jordan zu Johannes. Er wollte sich von Johannes taufen lassen. Vierzehnter, Johannes wollte Jesus nicht taufen. Er sagte, ich muss von dir getauft werden. Warum kommst du zu mir? Fünfzehnter, Jesus antwortete, lass es jetzt geschehen. So ist es richtig für uns. Wir sollen alles tun, was Gott will. Dann taufte Johannes ihn. Sechzehnter, Jesus wurde getauft. Er stieg aus dem Wasser. Der Himmel öffnete sich. Er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen. Der Geist kam auf ihn. Siebzehnter, eine Stimme vom Himmel sagte, das ist mein lieber Sohn. Ich freue mich sehr über ihn.